Der Bohrturm von Mein blaues Buch von Hermann Löns, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Der Bohrturm. Es steht ein schwarzes Gespenst im Moor, das ragt über Büsche und Bäume empor. Es steht da groß und steif und stumm, sieht lauernd sich im Kreise um. In Rosenrot prangt das Heideland. Ich ziehe dir an ein schwarzes Gewand. Es liegt das Dorf so still und klein, dich mache ich groß und laut und gemein. Es blitzt der Bach im Sonnenschein, bald wirst du schwarz und schmutzig sein. Es braust der Wald so stark und stolz, dich fälle ich zu Grubenholz. Die Flamme loht, die Kette klirrt, es zischt der Dampf, der Ruß, der schwirrt, der Meißel frisst sich in den Sand, der schwarze Tod geht durch das Land. Ende von Der Bohrturm.